Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 641 Smartphone ohne Phone. Ja, könnte sogar sein, dass diesen Titel schon mal gegeben hat, denn also mich würde es nicht wundern, ja. Ich habe ja auch mal eine ganze Zeit lang ein Tablet benutzt und habe da meine SIM-Karte reingemacht, ja, und also das Einzige, was ich nicht mit dem Smartphone mache, ist telefonieren, ja, aber so ziemlich alles andere. Aber dazu komme ich dann später noch, denn da gibt es jetzt wieder interessante neue Hardware in diese Richtung. Und das macht ja auch meiner Meinung nach Sinn. Aber ich komme jetzt erstmal zu ein paar anderen Sachen, und zwar zuerst mal zu Probleme bei Feedburner. Einige von euch haben das wohl schon bemerkt. Die letzten Folgen kamen verspätet an. Das ist aber nicht meine Schuld, sondern da muss wohl irgendwas bei Feedburner nicht funktionieren. Ich habe wie immer, die Netcasts regelgerecht abgesetzt, ja, und der Feed bei Feedburner ist einfach nicht aktualisiert worden. Ja. Bin dann hingewiesen worden drauf, ja, die letzten zweimal, dass da noch nichts angekommen ist, und dann habe ich geguckt und siehe da, tatsächlich, dann habe ich das durch einen Trick manuell nochmal initialisiert, und dann hat es auch funktioniert. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich werde jetzt nach der heutigen Sendung natürlich gleich nochmal gucken, ja, was da, ob das diesmal geklappt hat. Ich finde es sehr seltsam, das ist auch beunruhigend, denn Feedburner ist ja schon eine geraume Zeit auf dem Abstellgleis, ja, bei Google. Und wenn jetzt noch diese Probleme auftreten, dann könnte das durchaus ein Zeichen sein, dass es Feedburner wohl nicht mehr lang geben wird. Das wäre allerdings ein ziemlich großes Problem bei mir, denn die Netcasts laufen über Feedburner. Klar, ich habe auch noch einen eigenen Feed, nämlich die direkten Feeds von quasi diesen Blogs, wo die neuen Artikel veröffentlicht werden, die eben diese Mediendateien verlinken. Aber das Problem ist, wenn der Feedburner-Feed weg ist, dann würde das bedeuten, dass alle Podcatcher, alle Podcast-App erstmal nicht mehr funktionieren und nicht mehr die Rios Wochensicht und den Uncast bekommen. Weil alle Leute müssten dann den neuen Feed eintragen. Und auch in den Verzeichnissen, in den Podcast-Verzeichnissen, stehen überall die Feedburner-Feeds drin. Das wäre natürlich ein ganz, ganz, ganz schlimmes Ding. Ich muss mal gucken, ob es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt. Ja, aber wenn Google Feedburner komplett dicht macht, dann ja, fange ich quasi wieder bei Null an. Das wäre ziemlich übel. Ja, aber so ist das eben, wenn man sich auf so ein Ding verlässt. Ja, aber ehrlich gesagt, egal was man macht, ne, es kann immer wieder was passieren. Die Idee, dass etwas immer problemlos funktioniert, ist nur eine Frage der Zeit, bis mal etwas nicht mehr funktioniert. Ja, es egal, da kann man das selbst hosten, ja, geht was kaputt, ja, muss man es reparieren, Adressen gehen eben mal flöten und. Also es gibt so viele Möglichkeiten, egal wie man es macht, irgendwann geht es eben nicht mehr. Ne? Tja. Ich hoffe, dass das Problem jetzt in den Griff kommt, dass es vielleicht doch nur ein Schluck auf war bei Feedburner. Mal sehen, falls ihr mal auf einmal längere Zeit nichts, also seht, dass hier nichts aktualisiert wird, 2 Wochen, 3 Wochen, möglicherweise ist dann eben dieses Problem vorhanden. Und ich sage euch dann schon gleich mal, wie dann die entsprechenden Adressen sind für die Rios Wochensicht, wochensicht.netcast.com, und für den Uncast, uncast.netcast.com. Da findet ihr dann auf jeden Fall die aktuellen Folgen, und dort wäre dann auch der neue Feed zu finden. Ja, genau. Und ich muss mal gucken, wie gesagt, Notfallplan, was man da macht. So, das nächste ist eine App, die ich eigentlich schon in anderer Form vor längerer Zeit schon mal vorgestellt habe, nämlich das Pokémon TCG Live, ja, also beziehungsweise das Pokémon Trading Card Game, ja, eben nicht live, sondern die normale Version, und die war bisher nur für Tablets. Jetzt gibt es aber eine komplett neue Version, bei der man allerdings die Daten von der Tablet-Version übertragen kann, und das nennt sich Pokémon TCG Live, ja, bei uns heißt das Sammelkartenspiel Live, und das ist die offizielle Version endlich für Smartphones. Tatsächlich war die alte Version, wie gesagt, nur für Tablets, und durch einen Trick konnte ich die trotzdem auf dem Smartphone nutzen, aber natürlich mit dem Problem, dass eben alles winzig klein war und kaum zu lesen, weil das eben für einen großen Tablet-Screen gedacht war. Damit ist jetzt endgültig Schluss. Offiziell zum Download kann man das machen. Pokémon Sammelkartenspiel offiziell von The Pokémon Company International, und damit kann man endlich Trading Card Game Battles ausführen auf dem Smartphone. Da habe ich eigentlich eine ganze Zeit lang drauf gewartet. Ein Problem ist gleich am Anfang, ihr braucht einen Pokémon Club Account. Ja, den müsst ihr euch anlegen, wenn ihr noch keinen habt. Das finde ich sehr, sehr unglücklich gewählt, denn für Pokémon Go habe ich verbunden mit meinem Google Account. Für Pokémon Home habe ich es verbunden mit meinem Nintendo Account. Jetzt muss ich für das Trading Card Game nochmal einen neuen Pokémon Account anrichten bei bei diesem Pokémon Club. Also das finde ich äußerst nervig. Für so viele Pokémon Apps muss ich andere Accounts oder nutzen oder erstellen. Das finde ich nicht sehr gut, und da müsste sich dann doch noch ein bisschen was ändern, dass das vielleicht vereinheitlicht wird. Ja. Gut, das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Diese App gibt es kostenlos im Play Store. Und warum wird sie diese Woche nicht App der Woche? Ja, ganz einfach, weil die Pokémon Trading Card Game App war schon mal App der Woche. Ja. Da die Tatsache, dass die jetzt eben für Smartphone ist, auch wenn es ein Major Update bekommen hat, ja, also da ist wirklich eigentlich ziemlich alles anders, ja, aber es ist trotzdem noch das Original Pokémon Sammelkartenspiel, und ob es jetzt eben vorher für Tablet war und jetzt für Smartphone, ist es eigentlich egal. Da bin ich ein bisschen zurückgeschreckt, das schon wieder App der Woche zu machen, ja, zumal das, wie gesagt, mit diesem Pokémon Club Account, hat auch noch eine Rolle gespielt, denn selbst wenn das eine ganz neue App gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich deswegen das vielleicht dann doch nicht als App der Woche genommen hätte. Aber wir haben heute auch noch eine gute App der Woche. Naja, mal abwarten. So, dann habe ich auch noch diese Woche übrigens Mangelsthemen. Ja, also es ist grauselig. Ich habe ganze süße 5 Themen gefunden. Ja, auf den Android-News-Seiten, die auch nur halbwegs erwähnenswert waren. Ich weiß nicht, was wieder diese Woche los war. Letzte Woche war es so richtig viel. Ja, da konnte man ja gar nicht mehr nachkommen. Aber hier, jetzt ist diese Woche wieder totale Flaute. Ja, also es ist unglaublich. Und, angesichts dessen habe ich gedacht, naja, vielleicht können wir uns mal die Zeit nehmen. Wobei das sehr gefährlich ist, weil dadurch kann der Podcast auch noch in die Länge gezogen werden. Ja, ich weiß nicht, wie ein Netcast vielleicht jetzt länger als eine Stunde. Ich probiere mich mal dran zu halten, ausnahmsweise. Smartphone-Kameras gegen echte Kameras. Ein Thema, was mich immer wieder fasziniert, dass man überhaupt diese Frage oder diesen Kampf mittlerweile so in die Öffentlichkeit rückt, ja, denn ganz ehrlich, also eine Smartphone-Kamera kann schon mal grundsätzlich nie die Qualität erreichen von einer echten Kamera, wenn diese echte Kamera auch tatsächlich ein gutes optisches Objektiv hat. Das muss noch nicht mal eine DSLR sein, sondern das kann auch wirklich eine digitale Kompaktkamera sein. Aber alleine schon, dass dieses größere Objektiv, das meistens auch noch mit für Smartphone-Verhältnisse unglaublich hohen Zoom ausgestattet ist, ja, also 18-fach Zoom ist jetzt kein Hexenwerk bei einer Digitalkamera um die 250 Euro oder 200 Euro mittlerweile sind sie auch ein bisschen billiger geworden. Das findet man beim Smartphone nicht. Also das ist, da könnt ihr das beste Smartphone nehmen, die beste Smartphone-Kamera nehmen, da kommt es nicht dran. Ja, und das ist das A und O, ich sag's euch gleich. Zoom ist das A und O. Denn dadurch könnt ihr die Auflösung effektiv unglaublich vergrößern. Ihr habt zum Beispiel eine 12-Megapixel-Kamera, ja. Ich habe es schon mal erwähnt, ja, und ihr zoomt das rein 18-fach. Ganz ehrlich, ihr könnt dann sagen, rechnen, wenn es ein echter optischer Zoom ist, könnt ihr rechnen, 12 mal 18. Und dann habt ihr quasi die Qualität, die ihr hättet, wenn ihr ein super gutes Objektiv hättet mit fix, also mit fixer Brennweite, ja, also ohne Zoom sozusagen, und dann das mit Digitalbearbeitung heranzoomt. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Und da seht ihr, was für ein Wahnsinn das ist. Zusätzlich kommt es auch noch dazu, wie ich schon gesagt habe, Objektiv ist größer, echter optischer Zoom. Ja, da kann auch eine Smartphone-Kamera, selbst wenn die 200 Megapixel hätte, ja, gibt es ja jetzt auch einige, da wäre trotzdem noch die 12-Megapixel-Kamera mit 10-fach Zoom, das wäre ja dann effektiv wie eine 120-Megapixel-Kamera sozusagen, ja, wäre immer noch besser. Warum? Die Physik kann man eben nicht überlisten. Ja? Durch das kleinere Objektiv der Smartphone-Kamera kann nicht so viel Licht einströmen und das Bild kann auch nicht so scharf sein. Ist es nicht möglich. Ja? Und deswegen wird ja auch in den Smartphones eine riesige Menge an Bearbeitungsfunktionen bei jedem Bild angestoßen. Das läuft im Hintergrund ab, davon kriegt ihr gar nichts mit. Selbst wenn ihr AI-Funktionen ausschaltet, gibt es immer noch eine starke Nachbearbeitung von jedem Bild, das ihr macht, ohne dass ihr das wirklich groß beeinflussen könnt. Es gibt Funktionen in Smartphones, da kann man alles manuell einstellen beispielsweise. Ja. Aber selbst da gibt es natürlich noch Filter, die da vorgeschaltet sind. Das Einzige, wo manche Smartphone-Kameras fast alle Bearbeitungen raushauen, ist, wenn ihr RAW-Modus wählt und komplett den Pro-Modus oder eben auch Manuell-Modus, je nachdem, wie das bei euch heißt, auswählt. Da müsst ihr wirklich alles einstellen und die Ergebnisse sind erstmal schockierend schlecht. Ja. Das müsst ihr dann selbst nachbearbeiten und dann könnt ihr auch sehen, wie die Bilder auch dann tatsächlich, wie unspektakulär die Bilder dann auch tatsächlich aussehen, ja, im Vergleich dazu. Bei den echten Kameras natürlich, ich sage mal in Anführungszeichen echte Kameras, denn auch die Smartphone-Kameras sind natürlich echte Kameras, ja. Aber was ich meine, sind die separaten, die eigenständigen Kameras mit Objektiven. Auch wie gesagt, digitale Kompaktkameras, die haben natürlich hier ganz andere Möglichkeiten. Und trotzdem, und jetzt kommt wieder die andere Seite von dem Ganzen. Wenn man jetzt hier einen Laien nimmt, der einfach nur einen Schnappschuss machen will, ja, der will einfach nur ein Foto machen, draufdrücken, Klick, fertig. Es gibt einige Digitalkameras, die können das ganz okay. Es gibt welche, die können das fast gar nicht. Da muss man wirklich nachstellen. Ja. Komme ich gleich nochmal dazu. Und bei den Smartphone-Kameras ist es eigentlich so, dass die eben so konzipiert sind, das Bestmöglichste rauszuholen, wenn man einfach nur ausrichtet auf das, was man fotografieren will, draufdrückt, fertig. Ja, so. Und dadurch kommt es zustande, dass jetzt immer mehr Leute denken, sie könnten ihre Smartphone-Kamera vergleichen oder sozusagen in den Kampf schicken, ja, in den Vergleichskampf gegen echte Kameras. Das ist aber ein Trugbild. Das Bild mag für diesen schnellen Schnappschuss gut sein. Übrigens ist das auch eine tolle Sache am Handy, denn da macht man eben meistens schnelle Schnappschüsse und nicht die fotografisch anspruchsvolle, zeitintensive Aufnahme irgendeines Motivs, ja, sondern dann geht es zack, zack. Aber dennoch sind die möglichen Ergebnisse weit weg von der Qualität, die ihr erreichen könnt, eben mit einer separaten Kamera. Das muss ich auch nochmal sagen. Was die Hersteller bisher versäumt haben, das ist nämlich sehr, sehr selten, dass es eine vernünftige Anbindung gibt von den Kompaktkameras oder DSLR an die Smartphones direkt. Denn im Prinzip wäre das keine Hexerei, wenn man so eine externe Kamera einfach nehmen würde als Ersatzkamera für das Smartphone. Das könnte man tun. Eine einfache Software und schon könnte man mit der Kompaktkamera knipsen und die Aufnahmen werden im Smartphone gespeichert. Kein Problem. Aber die meisten Hersteller sind da eben weit davon weg, das Realität werden zu lassen. Und das ist eben auch ein Problem, ja, denn heutzutage ist es schon fast so, die Fotos, die auf der Kompaktkamera sind oder auf der DSLR, sind fast schon, naja, was soll man dann drauf mit diesen Fotos da drauf? Die müssen also übertragen werden, ja, auf den Computer. Ja, war immer so eine Sache, ja, hat man gerade Digitalkamera, natürlich, man macht die Bilder, dann überträgt man sie auf den Computer, dort kann man sie dann hochladen ins Internet, viel zu umständlich heute. Ja, gibt viele, viele Leute, die haben überhaupt gar keinen Computer mehr zwischendrin, die wollen die Dinge auf dem Smartphone haben. Also müssen die umständlich, und da gibt es eben auch wieder sehr große Probleme mit vernünftiger Software, müssen auf Smartphone übertragen werden. Und von dort aus dann eben weiter verschickt werden. Ja, kein Wunder, dass die Leute dann sagen, nö, ich knipse mit dem Smartphone, fertig. Auch ich habe mich da schon ertappt, ja. Wenn ich Bilder mache unterwegs, nehme ich fast immer das Smartphone. Ja, und die teure, sagen wir mal, also die Kompaktkamera, ja, die bleibt eben im Rucksack und wird nur selten benutzt, ja. Allerdings dann, wenn ich zum Beispiel was etwas weiter Entferntes aufnehmen will, da sieht man dann eben ganz schnell die Grenzen. Ja, so eine Burg beim Wandern, ne, so ein Kilometer, zwei Kilometer weg, ne, ist beim Smartphone-Bild nur noch so ein paar Pixel, ja, auf dem Bild, kann man gleich vergessen. Ja, Digitalkamera, 18-fach Zoom und das Schloss ist in voller Pracht oder die Burg ist in voller Pracht zu sehen, ja, und wunderbar. Also das sind aber eben diese Widrigkeiten, die dann eben hier dazu führen, dass die Leute sagen, okay, na, also die Digitalkamera auf dem Smartphone ist besser als die Digitalkamera separat. Ja. Aber eben nicht fotografisch, nicht von der Bildqualität her, nicht von den Möglichkeiten her. Ja. Auch die Digitalkameras haben natürlich so eine Automatikfunktion, wo dann eben, wie gesagt, das Beste versucht wird rauszuholen, wobei eben das bei den digitalen Kompaktkameras eher angelegt ist wir lassen das Bild so natürlich wie möglich, während bei den Smartphones mittlerweile schon, also da werden ganzer Himmel ersetzt sozusagen durch die AI, ja, und da kommen manchmal Sachen raus, wo mit der Realität eigentlich fast nichts mehr zu tun haben. Ja, das ist auch sehr bedenklich, muss ich sagen. Und dann ist man eben auch schockiert, wenn man die Bilder sieht. Ja, ich sage ja immer, diese Falschfarben-Bilder, die dann am Smartphone-Bildschirm quasi erscheinen, da hört es bei mir sowieso auf, das habe ich ja schon mal gesagt. Der Farbraum ist sRGB, ja, gibt es auch noch andere Bezeichnungen dafür. Ja, das ist der anerkannte Standard. Alles andere sind Fehlfarben. Was da mal bei manchen Leuten auf dem AMOLED-Display zu sehen sind, da denke ich, ich bin in einer Neonwelt. Ja. Also, unglaublich. Aber so ist halt wohl eben das Empfinden, wenn nicht alles, wenn alle Farben stechen den Augen wehtun, dann heißt, das ist ja total blass, das Bild. Nee, das ist nicht blass, das ist die Realität. Ja, Realität nennt man das. Sorry, dass die Realität eben nicht so kunterbunt ist, ja, wie das vielleicht auf dem AMOLED-Screen ist, ja, aber so ist es nun mal. Und deswegen hat man das vielleicht auch deswegen so gemacht auf den Kompaktkameras, weil die Kompaktkameras eben von Leuten genutzt werden, die zumindest noch ein bisschen was von Fotografie erwarten. Die DSLRs sind eben da sogar noch eine Stufe weiter. Da geht eigentlich nicht mehr viel mit Automatik, ja, sondern da muss man wirklich Kenntnisse haben, wie man ein Foto oder wie man ein Motiv am besten in Szene setzt und welche Blende man wählt, ja, und. Das ist alles, oder Verschlusszeit ist also natürlich sehr, sehr wichtig. Und das ist natürlich auch wiederum etwas, wo man sagt, ja, hier kann man gute professionelle Bilder machen, was beim Smartphone nicht geht. Sagt es klipp und klar, man kann keine professionellen Bilder machen mit dem Smartphone. Und da können manche Firmen wie Sony noch so ihr Smartphone positionieren als das Smartphone für die Kameraprofis. Ja, Quatsch mit Soße ist das. Ja, ganz einfach. Das gibt es einfach physikalische Grenzen. Es gibt einen Grund, warum es Objektive gibt, die 6 bis 7 Mal größer sind als das Kameragehäuse selbst. Ja. Das machen die nicht aus Spaß. Man schleppt nicht aus Spaß ein 10 Kilo Objektiv oder mehr mit sich rum. Das macht man nicht, wenn man es nicht unbedingt machen muss. Ja. Und ja, wenn man dann so ein Smartphone rausholen könnte und könnte dasselbe da so knipsen, ja, das wäre natürlich eine schöne Sache. Geht aber nicht. Wie gesagt, verdammte Physik, ja, die ist einem aber auch immer im Weg. Ja, egal, ob bei der Fotografie oder bei der Lichtgeschwindigkeit. Immer muss die sich einmischen, dass etwas eben doch nicht funktioniert. Ne? Mist, verdammt. Ja, also deswegen, ich wollte es mal gesagt haben, Smartphone-Kameras und echte Kameras kann man nicht miteinander vergleichen. Sie sind für unterschiedliche Zwecke, ja, und in ihren Bereichen, für die sie gedacht sind, eigentlich auch beide gut. Ja. Aber wenn man wirklich ernsthaft Fotografie betreiben will, ernsthaft professionelle Fotos machen möchte, Leute, dann greift nicht zu eurem Smartphone. Und auch nicht, wenn das Smartphone 1500 Euro gekostet hat, ein Ultra Pro Plus oder sonst irgendwas da drauf stehen hat, bringt nichts. Guckt euch die Größe von eurem Objektiv an, guckt euch die Größe an von einer professionellen Fotokamera. Das ist der Grund, warum ihr keine professionellen Bilder machen könnt mit einem Smartphone. Yay, so, sorry, liebe Smartphone-Hersteller, jetzt habt ihr es aber mal gesagt bekommen, ja, als ob die das nicht gewusst hätten. In anderem Bereich, da sind die, naja, Smartphones, in Anführungszeichen, jetzt Phones, Achtung, ne? Allerdings deutlich ebenbürtig schon mit zum Beispiel den Pendants aus der Spielewelt. Ich rede von Handheld Gaming Devices. Ja? Und da gibt es natürlich auch eine Fraktion, die sagt, ja, Moment mal, also richtiges, cooles Spielen, das geht nur mit der echten Handheld-Konsole. Meine Nintendo Switch, ja, ist viel besser als dieses Android-Kram-Zeug oder iPhone-Ding da, ja. Geht gar nicht, ja, das sind nur so billig Spiele, während wir die richtigen Games haben. Ja, klar, das sagen die PS5-Leute dann auch, ne, so, Moment mal, wir haben die richtigen Spiele, weil ihr habt nur kleine Handheld-Games, die man dann auch im Fernsehen angucken kann, ja, pff, ja, blub. Also, ihr seht, ne, immer wieder das Gleiche, ja, und dann kommen eben dann doch Geräte raus, die höhere Auflösung haben, mehr Framerate bringen, und, ja, was weiß ich, größeres Display haben, ja, als die Geräte, die eben als Handheld-Devices auf dem Markt sind. Das ist übrigens auch ein Grund gewesen, warum Sony die PSP einfach sterben ließ und nicht probiert hat, nochmal einen neuen Handheld rauszubringen für das Gaming. Nicht, weil sie nicht gesehen haben, dass sie was gegen Nintendo machen könnten, nee, nee, sondern einfach deswegen, weil sie gesehen haben, wir können zwar gegen Nintendo gewinnen, aber die Zukunft ist Smartphones. Ja, dort spielen bereits jetzt mehr Menschen, ja, als auf allen Handheld-Konsolen, die es gibt, zusammen. Ja, also vergesst es, der Zug ist abgefahren. Ja, okay. Und dann kommt auch noch so ein Gerät raus, ja, wo ich denke, holla, aufpassen. Was ist denn das? Man hat ja früher schon mal probiert, so Standalone-Geräte, ja, rauszubringen auf Android-Basis. Die sind alle kläglich gescheitert. Ja, das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel, ein Grund ist, wer ein Smartphone hat, der braucht nicht nochmal ein Gerät mit demselben Betriebssystem, auf dem die Spiele laufen. Er hat ja schon ein Gerät mit diesem Betriebssystem, auf dem die Spiele laufen. Also warum sollte man eine Standalone-Android-Konsole holen, wenn man sowieso schon ein Android-Gerät hat oder sowieso schon ein iPhone hat, ja, dann braucht man das nicht. Das ist doch logisch. Ja. Das sind dieselben Apps. Also gibt es da natürlich die Probleme. Es hat nichts damit zu tun, dass die schlechter sind. Es wird gerne als Beispiel geführt. Ja. Seht ihr, das hat doch einen Grund, ja, warum die sich nicht durchsetzen, diese Standalone-Android-Konsolen. Das ist viel schlechter als die Nintendo-Konsolen oder früher auch die PSP-Konsolen. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ja. Die Verkaufszahlen und die Spielezahlen von den Smartphones sprechen da Bände. Ich möchte nur sagen, also Nintendo, weiß nicht, die sind natürlich auch etwas resistent, was das Thema Smartphones betrifft, aber man hat ja gesehen, bei diesen Games, wo die Lizenzen zum Beispiel vergeben haben, wie Pokémon Go beispielsweise, ich meine, wie lange ist Pokémon Go jetzt schon auf dem Markt? Ja, zig Jahre. Und die verdienen immer noch dermaßen viel Kohle mit diesem Smartphone-Game, das ist nicht mehr normal. Und ich sehe es auch bei mir, das ist eins der ganz wenigen Smartphones-Games, für die ich überhaupt Geld rausgebe. Und ja, letztens habe ich mir zum Beispiel auch wieder ein Ticket gekauft für 17,99, ja. Also das sind Preise, ja. Ich weiß nicht, wie viel Geld schon bei Pokémon Go jetzt rübergewandert ist, aber ich würde mal sagen, in meinem Falle bestimmt so 200 bis 300 Euro. Ja? Also viel mehr, wie wenn ich mir jetzt ein Game hole, auf der Nintendo Switch beispielsweise, ja, da hole ich mal ein Pokémon-Spiel, kostet was weiß ich, 60 Euro oder sowas, keine Ahnung, weiß ich, aktuell Preis weiß ich jetzt nicht, ja, und dann zahle ich einmal 60 Euro, das habe ich in einem Jahr bei Pokémon Go weg. Ja. Also, das seht ihr, das ist nämlich diese Geschichte und die Zahlen, die reinen Gaming-Zahlen auf den Smartphones sind über der Decke, ja, das ist unglaublich, ja. Im Prinzip ist ja auch jeder potenzielle Smartphone-Benutzer ist ein potenzieller Gamer. Ja, also das heißt, jeder, der ein Smartphone hat, ja, der könnte auch spielen, wenn er wollte. Also es geht nur noch darum, die Leute dazu zu bringen, zu spielen. Die müssen sich nichts mehr kaufen. Ja, das stellt euch das mal vor. Das ist unglaublich. Stell dir mal vor, jeder hätte eigentlich eine Nintendo Switch. Ja, jeder. Hm? Außer die paar, die eben jetzt zum Beispiel auch kein Smartphone haben. Okay, ja, nehmen wir mal weg zu die, ne? Minimale Menge. So. Ja, und nun? Na, das wäre unglaublicher Markt. Ein unglaublicher Markt. Und der ist vorhanden bei den Smartphones. So, aber jetzt. Ne? Razer Edge wird angekündigt. Ein eigenes Cloud Gaming Handheld Device. Natürlich kann man da auch ganz normale Apps installieren. Ja, also Android Gaming Apps, logischerweise, aber da ist eben auch ein Cloud Gaming Service mit verbunden. Ja. Und die Firma Razer hat da tatsächlich den Mut, jetzt wieder so ein Device rauszubringen. Ja, das ist ein, im Prinzip ist das ein Smartphone, ja, mit einem Controller, der perfekt natürlich auf dieses Smartphone angepasst ist, dass das auch umschließt sozusagen. Ja, also das ist direkt am Gerät angebracht, das ist kein separater Controller. Mit zwei Analog-Joysticks, acht Knöpfe, ein Digital-Pad, zwei Trigger hinten natürlich und zwei sogenannte Bumpers und zwei programmierbare Buttons. Außerdem gibt es noch die Razer HyperSense Haptics, also das heißt, dieses Gefühl beim Spielen, ne, so ähnlich wie beim DualShock-Controller, dass ihr da so ein bisschen mehr Feedback bekommt, ja. Und die Besonderheit meiner Meinung nach bei dem Gerät ist, es gibt eine Version ab $400, es gibt eine Version bei $500, ich komme gleich nochmal zu den Unterschieden, und diese Versionen haben kein GSM oder LTE oder 5G, also die haben keine Verbindung zu Netzwerken, nur Wi-Fi. Und das seht ihr ganz klar. Diese Zweigteile sind nicht zum Telefonieren gedacht. Die sind nur zum Spielen gedacht. Es gibt zwar, der Preis ist noch nicht genannt worden und ist wohl auch zuerst nicht verfügbar. Da ist dann eben auch noch ein LTE-UMTS-Empfangsteil mit eingebaut. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Mich interessieren die echten Handheld-Versionen davon, von diesem Gerät. Und die sind ausgestattet, also beide Versionen, bevor ich jetzt hier ständig beide Versionen nenne, die Unterschiede sind einfach so, dass bei der zweiten Version für $100 mehr ein Razer Hammerhead True Wireless Headphone mit dabei ist. Ja, während das bei dem anderen eben nicht dabei ist. So, und die Sachen hätte ich schon, also brauche ich nur die Version für $400, mich mir jetzt mal anzugucken. Was mich stutzig gemacht hat, ist, da ist ein Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1. Und ehrlich gesagt, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt, ich war entsetzt, ja, ich habe noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein ganz normaler Snapdragon 8 Gen 1, der eben anders benannt ist, um eben hier das jetzt speziell für Gaming zu positionieren. Ich weiß es nicht. Also von einem Snapdragon G3X Gen 1 habe ich bisher noch nichts gehört. Ja. Nach der Bezeichnung denke ich einfach mal, dass das wohl ein Gen 1, ein Snapdragon 8 Gen 1 ist, ganz einfach. Kann mich aber auch irren. 6,8 Zoll Display, also das heißt groß, so wie es auch für ein Gaming-Device gehört. 2400 mal 1080 Bildpunkte Auflösung, also besser als Full HD. Das ist ein AMOLED-Screen mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 8 GB RAM, was meiner Meinung nach ein bisschen zu knapp ist bei einem Gaming-Device, aber okay. Vielleicht deswegen, weil das Gerät eben auch primär für das Spielen gedacht ist und nicht für viele andere Apps, also zum Beispiel eine Messaging-App oder sowas, wie Line oder sowas, so WhatsApp, die kann man da nicht drauf machen. Also Line definitiv nicht, alles, was eine Telefonnummer braucht, funktioniert nicht. Signal funktioniert nicht, Line funktioniert nicht und so weiter. Und viele andere Software macht dann auch keinen Sinn. Ja, bei dem eben zum Beispiel eine Verbindung mit einem Mobilfunknetz gebraucht wird. Also auch zum Beispiel Google Maps. Ja, klar, ich gehe mal davon aus, das kann man drauf machen. Ist aber nicht sinnführend, wenn man das macht, weil, naja, was will ich denn mit Maps daheim? Also, keine Ahnung. Also ihr seht, möglicherweise, ich bin mal ganz vorsichtig, möglicherweise ist es ausreichend, diese 8 GB RAM in diesem Fall, ja, weil es eben kein normales Smartphone ist. 128 GB interner Speicher ist auch ziemlich knapp, aber immerhin gibt es eine einen SD-Karte, ein SD-Karten-Slot für, also eine Micro-SD-Karte mit bis zu 2 Terabyte. Also das heißt, da kann man wenigstens noch für Datenspeicher einiges dazu machen. Wahrscheinlich werden aber die aller wenigstens Spielen mit diesem Speicher überhaupt irgendwas anfangen können. Das ist leider die Realität mittlerweile. Von daher, naja, kann man da Datenfiles ablegen wie Musik oder ähnliches. Okay. Dann Audio, ganz interessant, 2 Wege Lautsprecher mit 2 digitalen Mikrofonen und THX Spatial Audio. Also das heißt, auch ohne Kopfhörer kann man hier schon eine gewisse Soundqualität erwarten. Gibt es überhaupt schon ein Smartphone mit 2 Wege Lautsprecher integriert? Ich finde es ziemlich faszinierend. Dann Front-Facing-Kamera, 5 Megapixel, klar, das ist für Chatten gedacht, deswegen sind da 5 Megapixel auch vollkommen ausreichend, 1080p mit 6 Frames pro Sekunde, mehr als ausreichend. 5000 mAh Akku, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, also da hätte ich mit mehr gerechnet, aber auch hier vielleicht nicht das Problem zuerst, weil wenn das eh daheim genutzt wird, ja, oder zumindest mal unterwegs ohne Netzverbindung, dann wird das wohl auch noch etwas stromsparender sein. Also man bedenkt, es ist überhaupt gar kein Funkmodul vorhanden, ja, das überhaupt mit Strom versorgt werden kann. Also überhaupt kein Netz, wie sagt man, Mobilfunknetzteil sozusagen, ist nicht vorhanden. Also muss es überhaupt nicht mit Strom versorgt werden. Und Wi-Fi unterwegs kann man abschalten. Ja, und das war's. Und dann braucht man deutlich weniger Strom. Aber dennoch, 5000 mAh Akku, naja, okay. Bei dem 6,8 Zoll Display hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht. Mal gucken, wie es dann in der Praxis ist. Das muss man übrigens noch abwarten dann. Ja. Wie gesagt, der Controller ist mit dabei, ja, gehört also zur Standardausstattung. Und damit hat man ein vollwertiges Gaming-Device, das auch nur dafür gedacht ist, prinzipiell. Faszinierend, allemal. Es ist natürlich auch eine spezielle Oberfläche drauf, die eben wiederum hier speziell für Games ausgelegt ist, natürlich. Und eben die Besonderheit, dass auch ein Cloud-Gaming-Dienst da drauf ist. Und zwar ist das speziell hier übrigens so gemacht, ja, das sind Third-Party-Launchers drauf aus diesem Razer-Gerät. Und zwar für den Epic Game Store beispielsweise. Aber auch für Nvidia GeForce Now und Microsoft Xbox Cloud Gaming. Ja. Steam Link, muss ich mal gucken. Das ist noch nicht ganz klar. Und was auch ist mit dem Remote Play von Sony, keine Ahnung, auch da muss man wohl erst noch mal ein bisschen abwarten, aber ich schätze mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das dann eben auch kommt auf dem Razer Edge, sofern das Teil dann hier auch tatsächlich sich nennenswert verkauft. Das ist natürlich noch die bange Frage, besteht da ein Bedarf, ja oder nein? Ich traue mich das nicht zu prognostizieren, denn auf der einen Seite bin ich natürlich ziemlich begeistert von diesem Teil, auf der anderen Seite aber genau das Problem, nur wegen dieser Software, die da drauf ist, ich weiß nicht, also ich meine, ich habe so einen Teil eh schon und da ich mir die Teile ja normalerweise immer recht mit recht guten Leistungsdaten hole, also funktionieren auch die Games mindestens so gut wie da drauf. Externen Controller nehme ich den von der PlayStation. Gefällt mir sowieso besser, weil ich den gewohnt bin. Ja, von PS5 Controller verbinden und gut ist. Also ihr seht, ich komme da ins Grübeln. Ja. Die Preise sind allerdings sehr, sehr schön. Also wenn ich ein separates Gerät haben wollte für zu spielen, wäre das natürlich eine gute Sache. Aber ehrlich gesagt, es ist halt ein kleines Problem, der Ansporn, warum sollte ich mir das kaufen? Gibt es dafür Exklusiv-Games? Nee. Also das ist, glaube ich, auch ein Problem. YouTube hat es ja gewagt, ja, nicht zahlenden Kunden, also Non-Premium-Members, ja, den 4K, die 4K-Qualität zu sperren. Und das war allerdings erstmal ein Experiment. Viele waren davon nicht betroffen, viele konnten einfach weiter 4K gucken. Ich habe auch da nichts davon gemerkt, wobei ich, naja, normalerweise auf dem Computer sowieso nicht in 4K gucke, sondern in Full HD, weil mein Monitor ist Full HD, fertig. Und unnötig Bandbreite ziehen, nee, sehe ich nicht ein. Auf dem TV, auf dem Sony TV ging das ganz normal mit 4K. Ja, also einige Nutzer konnten jedenfalls kein 4K mehr sehen, weil sie eben kein Premium Members sind. YouTube hat sich jetzt gemeldet und hat gesagt, dieses Experiment ist jetzt beendet. Sie haben das Experiment komplett abgeschaltet und alle können wieder 4K-Qualität sehen. Somit bezeichnen die meisten jetzt das als gescheitert. Ich weiß auch nicht, was sich Google davon erhofft hat, dass das nicht besonders gut ankommt. Das hätte man sich eigentlich denken können. Die Leute, die 4K nicht interessiert, die gucken sich auch kein 4K normalerweise an. Also man kann ja, ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon ist, keine Ahnung, aber Standard kann ja eingestellt werden, 1080p. Ja, wenn man YouTube startet und startet ein Video, standardmäßig maximal 1080p. Auf Wunsch kann man dann auswählen 4K und schon ist alles okay. Ja, so könnte man das doch lösen. Wenn es um irgendwelche, was weiß ich, Einsparungsdinger geht, na, das eben die Bandbreite, kann ich nachvollziehen, ist sehr hoch bei 4K. Und wie gesagt, manche gucken sich dann 4K an auf dem Full-HD-Screen oder auf dem Handy-Screen, dann geht mir der Hut hoch. Ja, warum? Da gibt es keine Möglichkeit, dass da ein Unterschied gibt, ja, weil das Display das gar nicht darstellen kann. Aber okay, ne, ja, die Hoffnung oder die Einbildungskraft ist ja bei manchen extrem stark. Ne? Oh, guck mal, wie gut das ist. Also, das ist wie ein MP3, ne? 128 Kilobit MP3 wird rekodiert mit 320 Kilobit und dann sagen die, oh, guck mal, wie gut sich das jetzt anhört. Ne? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Wow. Kennt die Ansage überhaupt noch jemand? Nee, ne? Das war jetzt wieder ins Eigentor. Naja, egal. Ja gut, auf jeden Fall. Dieses Experiment scheint gescheitert zu sein und ja, klar war, dass man sich da nur Leute holt oder zu Wort bringt, ja, die eben dagegen sind. Wie gesagt, die Leute, die 4K nicht interessiert, die haben das wahrscheinlich auch nicht geguckt in 4K, weil fertig, ja, die machen das an, die klicken auf das Video und fangen an zu gucken, fertig, ne? So. Die anderen, die eben 4K haben wollen, ja, dass die nicht begeistert sind, wenn es 4K nur noch gegen als Premium-Member gibt, das ist ja klar. Oder was hat Google gedacht, dass jetzt alle schnell einen Premium-Account abschließen, weil sie noch unbedingt weiter in 4K gucken wollen? Das ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Zumal es eben in den meisten Teilen der Welt bei Google keine nennenswerten Filme gibt. Und naja, für die Billig-Filmchen, die man so sieht, da muss man nicht unbedingt 4K sehen, da reicht Full HD meistens aus. Manchmal wäre es sogar besser, wenn man das noch in 360p stellt, dann würde man wenigstens nicht zu viele peinliche Sachen erkennen können in den Bildern, aber okay. Naja. Gut, was anderes, was erfreulicheres, der MediaTek Dimensity 9200 mit Cortex X3, der kommt schon nächsten Monat. MediaTek macht jetzt ernst. Der angekündigte neue Prozessor von Qualcomm, da warten die erst gar nicht drauf. Die hauen jetzt gleich den nächsten raus und der soll deutlich, deutlich besser sein. Nämlich mit 25% mehr Performance als der Vorgängermodell. Das wäre der 9000 plus oder war es dann 9100? Weiß nicht genau. Ja, also ich glaube, das 9000 plus. 25% mehr Power. Unfassbar. Das gibt's doch nicht. 4-Nanometer-Prozess wird hier benutzt von der Firma TSMC. Die bestellen den her. Und jetzt wird natürlich viel erwartet. Einige Geräte werden bereits schon im Dezember verfügbar sein. Das heißt, das soll ziemlich schnell gehen. Der Prozessor ist jetzt nächsten Monat verfügbar und die ersten Geräte sollen bereits schon im Dezember rauskommen. Erwartet werden welche von Vivo und von Oppo. Ja, und das wird dann sehr, sehr interessant werden. Ich freue mich schon auf die ersten Benchmarks von dem Dimensity 9200. Und das kann nur so gut sein. Unglaublich. Ich liebe es, was momentan gerade abgeht bei den Smartphone-Prozessoren. Endlich tut sich da mal was. Ja. Und jetzt werden so richtig die Säue durchs Dorf getrieben momentan. Ja, Qualcomm kommt ja schon nicht mehr nach. So ist es richtig. Das kommt uns letztendlich dann allen zugute. Vielleicht macht's Qualcomm ja kann es vielleicht tatsächlich so machen, was sie jetzt angekündigt haben. Ja. Ein Prozessor, der, Achtung, nicht überhitzt bei der Benutzung. Ja. Das soll ja der Nachfolger dann sein jetzt von diesem Snapdragon 8 Plus Gen 1, genau. Gen 2 soll es dann wahrscheinlich heißen. Ja. Und jetzt bin ich da mal gespannt, ob sie das einhalten können. Aber seht ihr, selbst da kommen die unter Zugzwang. Mittlerweile ist es ja ein offenes Geheimnis, dass die Prozessoren von Qualcomm, die Snapdragon-Prozessoren, einfach viel zu heiß werden und die von MediaTek ziemlich kühl laufen und damit natürlich auch einen riesigen Vorteil haben in der praktischen Benutzung, gerade beim Gaming. Da hat man dann echte Probleme, wenn auf einmal die Framerate drastisch einsinkt, weil der Prozessor mal wieder runtertakten muss und man dann auf einmal einen Prozessor von vorletzten Jahr hat, was die Geschwindigkeit betrifft. Die MediaTek-Prozessoren eigentlich ziemlich stabil laufen dann. Ne? Unglaublich. Auch unglaublich war, als ich hier einen Test gelesen habe vom Honor Pad 8. Ja, das ist irgendwie so unter meinem Radar aufgetaucht. Ja, okay, vielleicht habe ich es mal gesehen, hab dann weggeguckt, weil wieder nur 6 GB RAM als maximale Ausbaustufe vorhanden sind. Aber ich denke, man müsste es doch erwähnen, dieses Gerät, weil Preis-Leistung scheint da gar nicht so schlecht zu sein. Ja, ja, um mal das Ganze zu umreißen. Glasfront, Aluminium, Rahmen, hinten ebenfalls Aluminium, Stylus-Support, meiner Meinung nach ganz wichtig, Stylus-Support, hoffentlich auch mit, also drucksensitiv, kann ich auch noch nicht sagen, 520 Gramm, also kein Leichtgewicht, 12 Zoll, richtig gehört, 12 Zoll IPS-Display und das, obwohl das Honor Pad 8 heißt, nein, nicht 8 Zoll, sondern 12 Zoll, richtig cool. Mit 1200 mal 2000 Bildpunkte Auflösung. Wenn ihr jetzt zusammenzuckt, yep, es ist schon nicht ganz so extrem. Also bei 12 Zoll, diese Auflösung ist jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra, das ist nämlich eine 194 Pixel pro Zoll Auflösung. Das ist natürlich, naja, mittelmäßig, okay. Aber Qualcomm Snapdragon 680 4G ist eigentlich für so ein Tablet ausreichend. Adreno 610 GPU an Bord. Wie gesagt, Version 128 GB Storage mit 4 GB RAM und 128 GB Storage mit 6 GB RAM. Macht euch nicht unglücklich, vergisst die 4 GB Version und holt euch auf jeden Fall die 6 GB Version. Android 12, Magic UI 6.1, Kamera hinten 5 Megapixel, Kamera vorne 5 Megapixel. Wow, klar, ist eben nicht unbedingt für Bilder zu machen gedacht. Akku 7250 mAh, hoffentlich haben die da genug Stromsparfunktionen drin, wobei so klein ist der Akku auch wieder nicht. Fast Charging 22,5 Watt und Reverse Charging ist auch möglich, das heißt man kann auch mit diesem Gerät drahtlos bzw. über Kabel andere Geräte aufladen mit bis zu 5 Watt. Stereo-Lautsprecher. Insgesamt, haltet euch fest, sind in diesem Gerät 8 Lautsprecher verbaut. Ich weiß nicht, was die vorhaben mit diesem Teil, aber damit gehört das Honorpad zu den akustisch besten Tablets, die es gibt. Immerhin hat hier in dem Testbericht, den ich auch hier verlinken werde, GSM Arena auch tatsächlich ein Test gemacht von diesen Lautsprechern und verglichen mit anderen Tablets. Unglaublich, ihr könnt euch das direkt anhören live, ihr könnt einen Song abspielen lassen und dann quasi direkt umschalten, während das Lied läuft, in andere auf andere Tablets und könnt euch so die Unterschiede anhören zwischen dem Honor Pad 8, Xiaomi Redmi Pad, Realme Pad X und Oppo Pad Air. Ja, wirklich ganz toll gemacht bei diesem Testbericht, das ist richtig nützlich. Besser kann man die Soundqualität so nicht testen, das würde ich mir auch für andere Audioprodukte wünschen, dass es sowas gibt, wo man direkt umschalten kann und vergleichen kann. Ja, die Performance ist ordentlich. Von den Benchmarks her sieht man, dass es okay ist. Allerdings darf man keine Wunder erwarten, natürlich bei diesem Prozessor, so dass eben ein Huawei Mate Pad 11 beispielsweise ja, über das Doppelte bringt an Leistung, an Score bei zum Beispiel Geekbench 5 als eben jetzt das Honor Pad 8. Dennoch muss ich sagen, ist es schon für vieles geeignet. Auch wenn es, ich muss es natürlich sagen, zu den schwächeren Tablets gehört. Ja. Aber ich schätze mal, das wird hier nicht das große Problem sein. Denn insgesamt ist die Performance mehr als ausreichend. Ein Gaming-Device wird das hier nicht mehr werden. Das kann ich euch gleich die Illusion nehmen. Aber klar, hier ist auch nochmal aufgeführt, ne, Pros und Cons, also großes Display, Premium-Level-Look and Feel, das ist, wie gesagt, ja aus Aluminium und Glasfront, das ist richtig nobel, schnelle Batterieladung möglich und eine laute und ein High-Quality-Speaker-System eingebaut. Android 12 ist da drin, vollen Zugang, sollte man vielleicht bei Honor mal erwähnen noch, hat voller Zugang zum Google App Store, alles drauf, alle Google Services drauf. Eigentlich ist es klar, weil Honor hat sich ja von Huawei schon abgekapselt, ist jetzt eine eigenständige Firma und fallen natürlich auch nicht mehr unter irgendwelche Restriktionsbestimmungen der USA. Und deswegen hat hier Honor voll und ganz, ganz normal Zugang zum Google Play Store, zu Android und so weiter. Und deswegen ist das kein Thema, aber vielleicht ist es trotzdem noch eine Erwähnung wert. Negativ ist dann hier natürlich, dass das Screen nicht besonders hoch ist von der Qualität her, die Auflösung recht niedrig, ja. Keinen Memory Card Slot ist da drin und die Akkulaufzeit ist jetzt nicht unbedingt super toll, ja, das, wie gesagt, habe ich ja schon befürchtet, aber okay. Und das Chipset ist halt Low-End in dieser Klasse, aber es ist trotzdem noch ausreichend. Ja. Preis ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen, für die 6 GB Version kostet die 6 GB Version von dem Honor Pad 8 kostet $350. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich noch okay. Also wer ein robustes Pad möchte, allerdings kein Outdoor-Tablet, ja, das ist, da haben dann andere Firmen wieder die Nase vorn, wie Ugitel beispielsweise. Aber wenn trotzdem robustes, gut gebautes Tablet haben möchte und nicht unbedingt jetzt auf Gaming-Performance angewiesen ist, der kann sich das Honor Pad 8 durchaus mal angucken. Zu dem Preis ist es eigentlich ganz okay. So, dann gibt es noch das IQ Neo 7. Ob das, muss ich sagen, jemals außerhalb Chinas rauskommt, ist ehrlich gesagt eher unwahrscheinlich. IQ-Telefone hier zu bekommen, ist eigentlich nur durch Importe möglich. Von daher ist das natürlich ein kleiner Dämpfer. Ansonsten fände ich das allerdings eins von den besten Smartphones momentan. Aber wundern tut es mich nicht. In China gibt es sowieso momentan die besten Smartphones. Ja. Teilweise mit so gravierendem Abstand, dass ich mich wirklich frage, warum kommen diese Teile nicht auch bei uns raus? Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht haben so Firmen wie IQ einfach kein Interesse an dem westlichen Markt, weil sie denken, okay, ja, was können wir da mittelfristig abgreifen? Hier in China, ne, gibt es genug Menschen, die noch vielleicht überzeugt werden müssen, eben ein Gerät von uns zu kaufen. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Egal. Jedenfalls, die Daten sind super. Das Teil ist oder kommt mit einem MediaTek Dimensity 9000 Plus. Plus, wohlgemerkt, mit 120 Hertz AMOLED-Screen, 120 Watt Fast-Charging, 50 Megapixel Hauptkamera, 6,78 Zoll AMOLED-Screen und 360 Hertz Touch-Sampling-Rate, HDR10 Plus zertifiziert und Moment, was war noch interessant? Ja, die Kamera nochmal 50 Megapixel IMX766V, ja, sowie ein Ultraweitwinkelmodul mit 8 Megapixel und 2 Megapixel Makrokamera, die hätten sie sich auch schenken können. Android 13, ja, ist da drauf, 5000 mAh Akku, wie gesagt, mit 120 Watt Fast Charging. Und preislich, okay, wie gesagt, umgerechnet in Dollar von Yuan, also kann man einfach kaum noch was sagen, aber ich habe keine anderen Preise momentan vorliegen. Kommt das für die Version mit 8 GB und 128 GB Speicher auf $373 und die größte Version mit 12 GB Hauptspeicher und 512 GB Storage, die würde dort nur $456 kosten. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer zu schätzen. Es war schon vorher schwer zu schätzen. Jetzt ist der Euro ja so stark gefallen. Die Währungen spielen in verschiedenen Ländern total verrückt. Ja. Es ist kaum noch abzuschätzen. Aber ich würde mal sagen, wenn es denn rauskäme, das IQ Neo 7 in Europa, würde das bestimmt so um die 650 bis 699 Euro kosten mindestens. Aber das wäre ein absoluter Wahnsinnspreis für dieses Gerät, was das bringt. Es wäre fantastisch. Ich würde keine Sekunde zögern. Ja. Wahnsinn. Soll erscheinen in China am 31. Oktober. Wie gesagt, ob das jemals außerhalb von China erhältlich ist, weiß ich nicht. Der Import nach Deutschland aus China ist eigentlich, was die Bänder betrifft, die Funkbänder, überhaupt kein Problem mehr. Ja. Nur, was ein Problem ist, ist der Zoll. Ja. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass ihr das Teil wahrscheinlich gar nicht für 699 bekommen würdet, ja, also da wäre doch noch einiges drauf, selbst wenn nicht noch zusätzlich eine spezieller Zuschlag drauf käme, von der Umrechnung her, ja, wird es wahrscheinlich teurer werden, ja, also von daher muss man sich das Ganze natürlich nochmal überlegen. Ja, also das IQ Neo 7, das war auch schon in einem Geekbench-Test und da macht sich der 9000 Plus Dimensity bemerkbar, eine Single-Core-Score 1231 und eine Multicore-Score von traumhaften 4251 und das wurde am 10. Oktober hochgeladen, diese Werte, unglaublich. Ah, wenn ich das Teil sehe, sage ich einfach nur, das will ich haben. Das will ich haben. Übrigens sieht es hinten auch schön aus. Das Kamera-Array und das Neo-Logo ist eigentlich ziemlich cool gestaltet. Natürlich ist der Rest vom Phone eben halt auch ja 0815 Design, aber was will man auch anders erwarten? Der Tag, an dem mal ein anderes Design außer 0815 rauskommt, mit rechteckigen Screens, werde ich mir mal in den Kalender dann schreiben, aber naja, die Menschheit ist noch nicht so weit, glaube ich. Gut, jetzt komme ich dann zur App der Woche. Muss ja schon was Besonderes sein, ja, dass jetzt hier Pokémon TCG live nicht App der Woche war. Ich habe es ja schon gesagt, was ein Grund war. Der andere Grund war, dass es eine andere App gibt, die auch sehr interessant ist. Ehrlich gesagt, die letzte Woche war auch bei mir im Zeichen von PlayStation 5 gestanden. Denn es gab neue Games bei dem PlayStation Plus Network. Und unter anderem gab es da Dragon Quest 11. Und ich muss zugeben, das war der erste Dragon Quest Teil, den ich gespielt habe. Jemals. Ja, unglaublich, ne? Unfassbar. Was? Der Ryu, so eine Kult-RPG-Serie und er hat das noch nicht gespielt. Unfassbar. Ja, so ist es nun mal. Aber jetzt habe ich das gemacht und auch wenn das Charakterdesign, naja, für mich ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig ist, ja, hat es dennoch einen wunderbaren Charme und es hat mich sehr, sehr fasziniert und sofort in den Bann gezogen. Ich habe ja, mehrere Tage ja, komplett gespielt. Wahnsinn. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Dragon Quest, da gibt es doch bestimmt auch was auf Android. Und ob es da was auf Android gibt. Viele Dragon Quest Spiele, vollwertige Rollenspiele, allerdings ältere, zum Beispiel Dragon Quest 8, ja, oder Dragon Quest 9 beispielsweise gibt es hier, ja, und auch das, also da steht nur Dragon Quest, ist das das allererste Dragon Quest? Vielleicht muss ich mir das auch mal holen, ne? Dann gibt es noch verschiedene andere Games, Dragon Quest, aber wisst ihr, ich habe mir die jetzt angeguckt und zum Beispiel Dragon Quest 4, das ist, soweit ich weiß, das letzte, was jetzt hier erhältlich ist auf Android und wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, okay, gut, das ist bei mir halt Retro-Grafik. Ja? Und übrigens ganz interessant, bei Dragon Quest 11 kann man einstellen, ob man das als in Retro-Grafik spielen will, also in 2D-Grafik oder ob man das in 3D spielen will. Brauche nicht zu sagen, dass ich natürlich 3D eingestellt habe, ja. Aber es hat dann schon seinen Flair. Gut, die klassische Dragon Quest Reihe, da wäre das sicherlich absolut empfehlenswert gewesen als App der Woche, ganz klar. Aber ne, ich habe gedacht, nee, da muss es doch noch was anderes geben. Und ich habe was gefunden. Das nennt sich Dragon Quest Tact. Ja, und wie der Name es schon vermuten lässt, es geht hier um strategische Schlachten, die man eben hier mit diesem Game führt. Allerdings nicht so langweilig wie manch andere taktischen, ach, wie soll ich das sagen? Taktisch hört sich so militärisch an, also diese Strategie-Games, ja. Die sind manchmal schon ziemlich boring gemacht, also langweilig und dann denke ich, also nee, da habe ich echt keinen Bock dazu, ja, also es muss noch was anderes geben, ne, als nur hier strategisch dann ja irgendwas auf dem Schlachtfeld zu machen, ja, das macht alleine gesehen keinen Spaß, aber hier, da hat man durchaus einiges an Möglichkeiten bei Dragon Quest Tact. Man kann eine schlagkräftige Monstertruppe zusammenstellen. Ja, ihr habt richtig gehört, Monstertruppe stellt ihr zusammen. Ja? Nicht Heldentruppe, Monstertruppe. Und damit könnt ihr dann gegen eure Gegner antreten. Ja? Ihr könnt, wie so in guter alter Manier, wie sich das mittlerweile auf den Smartphones ja eingebürgert hat, ja, mit so, ja, auf den meisten heißt Gachas, ja, ihr könnt hier Pakete ziehen und dort drin könnten dann natürlich neue Monster enthalten sein, ja, und dreimal dürft ihr rein, ihr könnt natürlich die Pakete auch kaufen, ja, per Ingame-Kauf, ja, also, ja, Vorsicht wieder, ihr könnt von 1,19 € bis 94,99 € Artikel kaufen, aufpassen, ja, sonst seid ihr ballarm. Das letzte Update vom 5.10.22 hat hier auch bestimmt gute Arbeit geleistet, dass eben alles richtig läuft auf Android 10, Entschuldigung, Android 12. Es wird eine spannende Sache sein, hier sein Team zusammenzustellen und dann eben anzutreten. Natürlich ist ja bekannte Musik von Koichi Sugiyama vorhanden und Monster Designs von Akira Toriyama. Ja. Und wem das nichts sagt, Dragon Ball beispielsweise hat der gemacht. Ja. Und jetzt dürft es vielleicht klingeln. Da seht ihr schon, wo das hingeht, nämlich zu einem spektakulären Kracher, ja, der aber eben trotzdem noch übersichtlich bleibt, alleine eben schon wegen dem Spielprinzip. Ja. Also, hortet Monster mit verschiedenen Klassen, in dem Fall heißt das Bewertungen, ja, also das Typische, was man ja sieht, ne, also so normal, dann super, Spitzenklasse, ja, und so weiter. Ja, also diese Abstufungen, die es da eben gibt. Und so könnt ihr dann halt eure Teams zusammenstellen. Natürlich, je höher der Rang ist, desto seltener sind diese zu finden. Aber ihr könnt auch Rang, je nach Karte, dann entsprechend auf oder je nach Monster entsprechend aufwerten. Ja, nicht jeder kann natürlich jeden Rang bekommen, aber man kann da durchaus seine Monster noch weiter stärken, um dann eben hier nach vorne zu kommen. Ja, macht Spaß, ist unkompliziert und meiner Meinung nach ist das sehr, sehr wichtig. Solch ein klassisches Dragon Quest Rollenspiel auf dem Smartphone zu spielen, unterwegs, finde ich eigentlich schon ein bisschen kritisch. Deswegen finde ich besser, wenn solche Spielreihen wie Dragon Quest auch mal angepasst werden, richtig, an Smartphone. Und auch wenn es dann nicht mehr das Original-RPG sozusagen ist, ja, in diesem Universum spielt es und in einer Form, in dem es auch für Smartphones sinnvoll ist. Hier kann man das Teil rausholen und schnell mal ein bisschen zocken und dann auch wieder mal, ne, schnell aufhören und so weiter und so weiter. Also für Dragon Quest Fans ist das sicherlich sehr, sehr interessant. Aber auch für Leute, die jetzt einfach nur auf Strategie-Games stehen oder eben Sammel-Games stehen, ja, das ist dann durchaus App der Woche werden. Deswegen habe ich die auch ausgewählt, dieses Wort. Also Dragon Quest Takt im Play Store kostenlos zum Download. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr die Links und weiteren Informationen wollt, die findet ihr in den Shownotes. Und die Shownotes gibt es im Podcast-Player irgendwo zum Runterklappen oder draufklicken, keine Ahnung. Und dort seht ihr dann die entsprechenden Links und könnt euch weiterbringen. Eben auch zur Dragon Quest Tagged, zur App der Woche, aber auch zum Pokémon Sammelkartenspiel live, das eben auch jetzt erhältlich ist für Smartphones. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!